go shoppen. Arbeit, immer Arbeit, immer Arbeit. X, 2, 3, 5, 7, funktioniert nicht. Danke, Zukunft. 2, 3, 4, funktioniert. Nice.